Der Baron Berchtesgadensche Wagen fuhr am Kronprinzenufer vor und die Baronin, als sie gehört hatte, dass die Herrschaften oben zu Hause seien, ging langsam die Treppe hinauf, denn sie war nicht gut zu Fuß und ein wenig asthmatisch. Armgard und Melusine begrüßten sie mit großer Freude. »Wie gut, wie hübsch, Baronin«, sagte Melusine, »dass wir sie sehen. Und wir erwarten auch noch Besuch, wenigstens ich. Ich hab solch Kribbeln in meinem kleinen Finger. Und dann kommt immer wer. Wrschowitz gewiss, denn er war 3 Tage lang nicht hier. Und vielleicht auch Professor Cujatius. Und wenn nicht der, so Dr. Pusch, den Sie noch nicht kennen, obwohl Sie ihn eigentlich kennen müssten. Noch alte Bekanntschaft aus Londoner Tagen her. Möglicherweise kommt auch Frommel. Aber vor allem, Baronin, was bringen Sie für Wetter mit? Lizzi sagt mir eben, es neble so stark, man könne die Hand vor Augen nicht sehen. Lizzi hat Ihnen ganz recht berichtet, der richtige London-Fog. Wobei mir natürlich hier vorhin Stechlin einfällt. Aber über den sprechen wir nachher. Jetzt sind wir noch beim Nebel. Es war draußen wirklich so, dass ich immer dachte, wir würden zusammenfahren. Und am Brandenburger Tor mit den großen Kandelabern dazwischen sah es beinahe aus wie ein Bild von Skabina. Kennen Sie Skabina? Gewiss, sagte Melusine, den kenne ich sehr gut. Aber allerdings erst von der letzten Ausstellung her. Und was außer den Gaslaternen im Nebel mir so eigentlich von ihm vorschwebt, das ist ein kleines Bild. Langer Hotelkorridor, Tür an Tür und vor einer der vielen Türen ein paar Damenstiefelchen. Reizend. Aber die Hauptsache war doch die Beleuchtung. Von irgendwoher fiel ein Licht ein und vergoldete das Ganze, den Flur und die Stiefelchen. Richtig, sagte die Baronin, das war von Ihnen. Und gerade das hat Ihnen so sehr gefallen? Ja, was auch natürlich ist in meinen italienischen Tagen, wenn ich von italienischen Tagen spreche. So meine ich übrigens nie meine Verheiratungstage. Während meiner Verheiratungstage habe ich Gott sei Dank so gut wie gar nichts gesehen, kaum meinen Mann. Aber freilich immer noch zu viel. Also während meiner italienischen Tage habe ich vor so vielen Himmelfahrten gestanden, dass ich jetzt für Stiefeletten im Sonnenschein bin. Ganz mein Fall, liebe Melusine. Freilich bin ich jetzt nebenher auch noch fürs Japanische. Wasser und 3 Binsen und ein Storch daneben. In meinen Jahren darf ich ja von Storch sprechen. Früher hätte ich vielleicht Kranich gesagt. Nein, Baronin, das glaube ich Ihnen nicht. Sie waren immer für das, was Sie jetzt Realismus nennen, was meistens mehr Ton und Farbe hat. Und dazu gehört auch der Storch. Deshalb liebe ich Sie ja gerade so sehr. Ach, dass doch das Natürliche wieder oben aufkäme. Kommt, liebe Melusine. Melusinens kribbelnder kleiner Finger behielt recht. Es kam wirklich Besuch. Erst Wrschowitz, dann aber statt der 3, die sie noch nebenher gemutmaßt hatte, nur Tschako. Der Empfang des einen wie des anderen der beiden Herren hatte vorn im Damenzimmer stattgefunden, ohne Gegenwart des alten Grafen. Dieser erschien erst, als man zum Tee ging. Er hieß seine Gäste herzlich willkommen, weil er jederzeit das Bedürfnis hatte, von dem, was draußen in der Welt vorging, etwas zu hören. Dafür sorgte denn auch jeder auf seine Weise. Die Baronin durch Mitteilungen aus der oberen Gesellschaftssphäre, Tschako durch Avancements und Demissionen und Wrschowitz durch Kritik. Alles, was zur Sprache kam, hatte für den alten Grafen so ziemlich den gleichen Wert, aber das Liebste waren ihm doch die Hofnachrichten, die die Baronin mit glücklicher Ungeniertheit zum Besten gab. Wendungen wie »Ich darf mich wohl ihrer Diskretion versichert halten« waren ihr gänzlich fremd. Sie hatte nicht bloß ganz allgemein den Mut ihrer Meinung, sondern diesen Mut auch in Betreff ihrer jedesmaligen Spezialgeschichte, von der man in der Regel freilich sagen durfte, dass sie desselben auch dringend bedürftig war. »Sagen Sie, liebe Freundin«, begann der alte Graf, »was wird das jetzt so eigentlich mit den Briefen bei Hofe?« »Mit den Briefen? Oh, das wird immer schöner.« »Immer schöner? Nun, immer schöner«, lachte hier die Baronin, »ist vielleicht nicht gerade das richtige Wort, aber es wird immer geheimnisvoller.« Und das Geheimnisvolle hat nun mal das, worauf es ankommt, will sagen, den Charme. Schon die beliebte Wendung »rätselhafte Frau« spricht dafür. Eine Frau, die nicht rätselhaft ist, ist eigentlich gar keine. Womit ich mir persönlich freilich eine Art Todesurteil ausspreche, denn ich bin alles nur kein Rätsel. Aber am Ende, man ist, wie man ist, und so muss ich dieses Manko zu verwinden suchen. Es heißt immer, üble Nachrede, drin man sich mehr oder weniger mit Vorliebe gefalle, sei was Sündhaftes. Aber was heißt hier üble Nachrede? Vielleicht ist das, was uns so bruchstückweise zu Gehör kommt, nur ein schwaches Echo vom Eigentlichen und bedeutet eher ein zu wenig als ein zu viel. Im Übrigen, wie es damit auch sei, mein Sinn ist nun mal auf das Sensationelle gerichtet. Unser Leben verläuft offen gestanden etwas durchschnittsmäßig, also langweilig. Und weil dem so ist, setze ich getrost hinzu, Gott sei Dank, dass es Skandale gibt. Freilich für Armgard ist sowas nicht gesagt. Die darf das nicht hören. Sie hört's aber doch, lachte die Comtesse. Und denkt dabei, was es doch für sonderbare Neigungen und Glücke gibt. Ich habe für dergleichen gar kein Organ. Unsere teure Baronin findet unser Leben langweilig und solche Chronik interessant. Ich umgekehrt finde solche Chronik langweilig und unser alltägliches Leben interessant. Wenn ich den Rudolf unseres Portier Hartwig unten mit seinem Hub und seinen dünnen, langen Berliner Beinen über die Straße laufen sehe, so finde ich das interessanter als diese sogenannte Pikanterie. Melusine stand auf und gab Armgard einen Kuss. Du bist doch deiner Schwester Schwester oder mein Erziehungsprodukt. Und zum ersten Mal in meinem Leben muss ich meine teure Baronin ganz im Stiche lassen. Es ist nichts mit diesem Klatsch. Es kommt nichts dabei heraus. Ach, liebe Melusine, das ist durchaus nicht richtig. Es kommt umgekehrt sehr viel dabei heraus. Ihr Barbies seid alle so schrecklich diskret und ideal, aber ich für meinen Teil, ich bin anders und nehme die Welt, wie sie ist. Ein Behe und ein Schnaderhüpferl und einmal ein Haberfeld treiben, damit kommt man am weitesten. Was wir da jetzt hier erleben, das ist auch solch Haberfeldtreiben. Ein Stück Feme. Nur keine Heilige. Nein, sagte die Baronin, keine Heilige. Die Feme war aber auch nicht immer heilig. Habe mir da neulich erst den Götz wieder angesehen, bloß wegen dieser Szene. Die Poppe beiläufig vorzüglich. Und der schwarze Mann von der Feme soll im Urtext noch viel schlimmer gewesen sein, so dass man es, Goethe war damals noch sehr jung, eigentlich kaum lesen kann. Ich würde mir es aber doch getrauen. Und nun wende ich mich an unsere Herren, die dieses diffizile Kampffeld, ich weiß nicht, ritterlicher oder unritterlicherweise mir ganz allein überlassen haben. Dr. Wrschowitz, wie denken Sie darüber? Ich denke darüber ganz wie gnädige Frau. Was wir da lesen wie Runenschrift, nein, nicht wie Runenschrift. Wrschowitz unterbrach sich hier missmutig über sein eigenes Hineingeraten ins Skandinavische. Was wir da lesen in Briefen von Hofe, das ist Kritik, und weil es Kritik ist, ist das gut. Mag es auch sein Missbrauch von Kritik. Alles hat Missbrauch. Gerechtigkeit hat Missbrauch, Kirche hat Missbrauch, Kritik hat Missbrauch. Aber trotzdem, auf die Feme kommt es an und das große Messer muss wieder stecken im Baum. Brrr, sagte Czako, was ihm einen ernsten Augenaufschlag von Wrschowitz eintrug. Als man sich nach einer halben Stunde von Tisch erhoben hatte, wechselte man den Raum und begab sich in das Damenzimmer zurück, weil der alte Graf etwas Musik hören und sich da von Armgards Fortschritten überzeugen wollte. Dr. Wrschowitz hat vielleicht die Güte, dich zu begleiten. So folgte denn ein Quatrain, und als man damit aufhörte, nahm der alte Barbie Veranlassung seiner Vorliebe für solch vierhändiges Spiel Ausdruck zu geben, was Wrschowitz, dessen Künstlerüberheblichkeit keine Grenzen kannte, zu der ruhig lächelnden Gegenbemerkung veranlasste, dass man dieser Auffassung bei Dilettanten sehr häufig begegne. Der alte Graf, wenig befriedigt von dieser Kritik, war doch andererseits viel zu vertraut mit Künstlerallüren im Allgemeinen und mit den Wrschowitzschen im Besonderen, um sich ernsthaft über solche Worte zu verwundern. Er begnügte sich vielmehr mit einer gemessenen Verbeugung gegen den Musikdoktor und zog auf einer nebenstehenden Kurseuse Platz nehmend die gute Frau von Berchtesgaden ins Gespräch, von der er wusste, dass ihre Munterkeiten nie den Charakter goldener Rücksichtslosigkeiten annahmen. Wrschowitz seinerseits war an dem aufgeklappten Flügel stehen geblieben, ohne jede Spur von Verlegenheit, so dass ein Sich-Kümmern um ihn eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Trotzdem hielt es Czako für angezeigt, sich seiner anzunehmen und dabei die herkömmliche Frage zu tun, ob er, der Herr Dr. Wrschowitz, sich schon in Berlin eingelebt habe. »Hab ich«, sagte Wrschowitz kurz. »Und beklagen es nicht, Ihr Zelt unter uns aufgeschlagen zu haben. Au contraire, Berlin ist eine schöne Stadt, eine sehr gute Stadt, eine sehr gute Stadt pour moi en particulier et pour les étrangers en général. Es ist eine sehr gute Stadt, weil es hat Musik und weil es hat Kritik.« »Ich bin beglückt, Dr. Wrschowitz, speziell aus Ihrem Munde so viel Gutes über unsere Stadt zu hören. Im Allgemeinen ist die slawische, besonders die tschechische Welt, oh, die tschechische Welt, vanitas vanitatum.« »Es ist selten, in nationalen Fragen einem so freien Drüberstehen zu begegnen, und wenn es Ihnen recht ist, Dr. Wrschowitz, wir stehen hier wie zwei Schildhalter neben diesem aufgeklappten Klavier. Vielleicht, dass wir uns setzen könnten. Gräfin Melusine lugt ohnehin schon nach uns aus.« Und als Wrschowitz seine Zustimmung zu diesem Vorschlage Czakos ausgedrückt hatte, schritten beide Herren vom Klavier her auf den Kamin zu, vor dem sich die Gräfin auf einem Fauteuil niedergelassen hatte. Neben ihr stand ein Marmortischchen, drauf sie den linken Arm stützte. »Nun, endlich, Herr von Czako. Vor allem aber rücken Sie Stühle heran. Ich sah die beiden Herren in einem anscheinend intimen Gespräche. Wenn es sich um etwas handelt, daran ich teilnehmen darf, So gönnen Sie mir diesen Vorzug. Papa hat sich, wie Sie sehen, mit der Baronin engagiert. Ich denke mir über berechtigte bajuwarische Eigentümlichkeiten und Armgard denkt über ihr Spiel nach und all die falschen Griffe. Was müssen Sie gelitten haben, Wrschowitz? Und nun noch einmal, Hauptmann Czako, worüber plauderten Sie? Berlin, ein unerschöpfliches Thema für die Médisants, worauf Dr. Wrschowitz zu meinem Staunen verzichtete. Denken Sie sich, nächste Gräfin erschien alles loben zu wollen. Allerdings waren wir erst bei Musik und Kritik, über die Menschen noch kein Wort. Oh, Wrschowitz, das müssen Sie nachholen. Ein Fremder sieht mehr als ein Einheimischer, also frei weg und ohne Scheu. Wie sind die Vornehmen? Wie sind die kleinen Leute? Wrschowitz wiegte den Kopf hin und her, als ob er überlege, wie weit er in seiner Antwort gehen könne. Dann mit einem Male schien er einen Entschluss gefasst zu haben und sagte, Oberklasse gut, Unterklasse sehr gut, Mittelklasse nicht sehr gut. Kann ich zustimmen, dachte Melusine. Fehlen nur noch ein paar Details. Wie wär's damit? Mittelklasse-Berliner findet gut, was er sagt, aber findet nicht gut, was sagt ein anderer. Czako, trotzdem er sich getroffen fühlte, nickte. Mittelklasse-Berliner, wenn spricht anderer, fällt in Krampf. In versteckten Krampf oder auch in nicht versteckten Krampf. In verstecktem Krampf ist er ein Bild des Jammers und in nicht verstecktem Krampf ist er ein Affront. Brav, Wrschowitz, aber mehr, ich bitte. Berliner immer an der Tete, so wenigstens glaubt er. Berliner immer Held. Berliner weiß alles, findet alles, entdeckt alles. Erst Borsig, dann Stevenson, erst Rudolf Herzog, dann Herzog Rudolf, erst Pfefferküchler Hildebrand, dann Papst Hildebrand. Nicht geschmeichelt, aber ähnlich. Und nun, Wrschowitz, noch eins, dann sind Sie wieder frei. Wie sind die Damen? Ach, gnädigste Gräfin, nichts, nichts, die Damen. Die Damen, oh, die Damen, sehr gut, aber nicht spezifisch. Spezifisch in Berlin bloß die Madame. Da bin ich aber doch neugierig. Spezifisch bloß die Madame. Ich war gnädigste Gräfin in Petersburg und ich war in Moskau. Und war in Budapest und war auch in Saloniki. Ah, Saloniki, schöne Damen von Helikon und schöne Damen von Libanon, hoch und schlank wie die Zeder. Aber keine Madame. Madame nirgendwo. Madame bloß in Berlin. Aber Wrschowitz, es müssen doch schließlich Ähnlichkeiten da sein. Eine Madame ist doch immerhin auch eine Dame. Wegen seiner Art Dame, schon das Wort spricht es aus. Nein, gnädigste Gräfin, rien du tout. Dame. Dame denkt an Galant, Dame denkt an Putz oder vielleicht auch an Divorcons. Aber Madame denkt bloß an Rieke draußen und mitunter auch an Paul. Und wenn sie zu Paul spricht, der ihr Jüngster ist, so sagt sie, ja, dein Vater. Oh, die Madame. Einige sagen, sie stürbe aus, andere sagen, sie stürbe nie. Wrschowitz, sagte Melusine, wie schade, dass die Baronin und Papa nicht zugehört haben und dass unser Freund Stechlin, der solche Themata liebt, nicht hier ist. Übrigens hatten wir heute ein Telegramm von Ihnen. Haben Sie vielleicht auch Nachricht, Herr Hauptmann? Heute, gnädigste Gräfin, auch ein Telegramm. Ich habe es mitgebracht, weil ich an die Möglichkeit dachte, bitte lesen. Und Czako las, London, Charing Cross Hotel. Alles über Erwarten groß, 7 unvergessliche Tage, Richmond schön, Windsor schöner. Und die Nelson-Säule vor mir. Ihr VSD. Melusine lachte. Das hat er uns auch telegrafiert. Ich fand es wenig, stotterte Czako verlegen. Und als Doublette finde ich's noch weniger. Und ein Mann wie Stechlin, ein Mann in Mission und jetzt sogar unter den Augen Ihrer Majestät von Großbritannien und Indien. Alles stimmte dem, dass es wenig sei, zu. Nur der alte Graf wollte davon nichts wissen. Was verlangt ihr? Es ist umgekehrt ein sehr gutes Telegramm, weil ein richtiges Telegramm. Richmond, Windsor, Nelson-Säule. Soll er etwa telegrafieren, dass er sich sehnt, uns wiederzusehen? Und das wird er nicht einmal können, so riesig verwöhnt er jetzt ist. Ihr werdet euch alle sehr zusammennehmen müssen. Auch du, Melusine. Natürlich. Ich am meisten. Verlobung. Weihnachtsreise nach Stechlin. 3 Tage später war Woldemar zurück und meldete sich für den nächsten Abend am Kronprinzenufer an. Er traf nur die beiden Damen, die Melusine voran, kein Hehl aus ihrer Freude machten. Papa lässt ihnen sein Bedauern aussprechen, sie nicht gleich heute mitbegrüßen zu können. Er ist bei den Berchtesgadens zur Spielpartie, bei der er natürlich nicht fehlen durfte. Das ist Dienst, weit strenger als der ihre. Wir haben sie nun ganz allein, und das ist auch etwas Gutes. An Besuch ist kaum zu denken. Rex war erst gestern auf eine kurze Visite hier, etwas steif und formell wie gewöhnlich, und mit ihrem Freunde Czako haben wir letzten Sonnabend eine Stunde verplaudern können. Braschewitz war an demselben Abend auch da. Beide treffen sich jetzt öfter und vertragen sich besser, als ich bei Beginn der Bekanntschaft dachte. Wer also sollte noch kommen? Und nun setzen sie sich, um ihr Reisefüllhorn über uns auszuschütten. Die Füllhörner, die jetzt Mode sind, sind meist Bonbon-Tüten und genau sowas erwarte ich auch von Ihnen. Sie sollten mir in einem Briefe von den Engländerinnen schreiben, aber wer darüber nicht schrieb, das waren Sie, wenn wir uns auch entschließen wollen, Ihr Telegramm für voll anzusehen. Und dabei lachte Melusine. Vielleicht haben Sie uns in unserer Eitelkeit nicht kränken wollen, aber Offenspiel ist immer das Beste. Wovon Sie nicht geschrieben haben, davon müssen Sie jetzt sprechen. Wie war's drüben? Ich meine, mit der Schönheit. Ich habe nichts Einzelnes gesehen, was mich frappiert oder gar hingerissen hätte. Nichts Einzelnes. Soll das heißen, dass Sie dafür das Ganze beinahe bewundert haben, will also sagen, die weibliche Totalität? Fast könnte ich dem zustimmen. Ich erinnere mich, dass mir vor Jahr und Tag schon ein Freund einmal sagte, in der ganzen Welt fände man Gott sei Dank schöne Frauen, aber nur in England seien die Frauen überhaupt schön. Und das haben Sie geglaubt? Es liegt eigentlich schlimmer, gnädigste Gräfin. Ich habe es nicht geglaubt, aber ich habe es, meinem Nichtglauben zum Trotz, nachträglich bestätigt gefunden. Und Sie schaudern nicht vor solcher Übertreibung? Ich kann es nicht, so sehr ich gerade hier eine Verpflichtung dazu fühle. Keine Bestechung. Ich sollte schaudern vor einer Übertreibung, fuhr Woldemar fort. Aber Sie werden mir, Frau Gräfin, dieses Schaudern vielleicht erlassen, wenn ich Erklärungen abgegeben haben werde. Der England-Schwärmer, den ich da vorhin zitierte, war ein Freund von zugespitzten Sätzen. Und zugespitzte Sätze darf man nie wörtlich nehmen. Und am wenigsten auf diesem diffizilen Gebiete. Nirgends in der Welt blühen Schönheiten wie die gelben Butterblumen übers Feld hin. Wirkliche Schönheiten sind schließlich immer Seltenheiten. Wären sie nicht selten, so wären sie nicht schön. Oder wir fänden es nicht, weil wir einen anderen Maßstab hätten. All das steht fest. Aber es gibt doch Durchschnittsvorzüge, die den Typus des Ganzen bestimmen und diesem Maße nicht geradezu frappierender, aber doch immerhin noch sehr gefälliger Durchschnittsschönheit, dem bin ich drüben begegnet. Ich lasse es mit dieser Einschränkung gelten. Und Sie werden in Papa, mit dem wir oft darüber streiten, einen Anwalt für Ihre Meinung finden. Durchschnittsvorzüge zugegeben. Aber was sich darin ausspricht, das beinahe Unpersönliche, das Typische. Melusine schrak in diesem Augenblick leise zusammen, weil sie draußen die Klingel gehört zu haben glaubte. Wirklich. Jeserich trat ein und meldete Professor Cujatius. Um Gottes Willen, entfuhr es der Gräfin. Und die kleine Pause benutzend, die ihr noch blieb, flüsterte sie Woldemar zu: Cujatius, Malerprofessor, er wird über Kunst sprechen. Bitte widersprechen Sie ihm nicht. Er gerät dabei so leicht in Feuer oder in mehr als das. Und kaum, dass Melusine so weit gekommen war, erschien auch schon Cujatius und schritt unter rascher Verbeugung gegen Armgard auf die Gräfin zu, dieser die Hand zu küssen. Sie hatte sich inzwischen gesammelt und stellte vor: Professor Cujatius, Rittmeister von Stechlin. Beide verneigten sich gegeneinander, Woldemar ruhig, Cujatius mit dem ihm eigenen superioren Apostelausdruck, der, wenn auch ungewollt, immer etwas Provozierendes hatte. Bin, so ließ er sich mit einer gewissen Kondeszenz vernehmen, durch Gräfin Melusine ganz auf dem Laufenden. Abordnung England, Windsor. Ich habe Sie beneidet, Herr Rittmeister. Eine so schöne Reise. Ja, das war sie, leider nur zu kurz, so dass ich intimeren Dingen, beispielsweise der englischen Kunst, nicht das richtige Maß von Aufmerksamkeit widmen konnte. Worüber Sie sich getrösten dürfen. Was ich persönlich an solcher Reise jedem beneiden möchte, das sind ausschließlich die großen Gesamteindrücke, der Hof und die Lords, die die Geschichte des Landes bedeuten. All das war auch mir die Hauptsache, musste es sein. Aber ich hätte mich dem unerachtet auch gern um Künstlerisches gekümmert, speziell um Malerisches. So zum Beispiel um die Schule der Präraphaeliten. Ein überwundener Standpunkt. Einige waren da, deren Auftreten auch von uns, ich spreche von Künstlern meiner Richtung, mit Aufmerksamkeit und selbst mit Achtung verfolgt wurde. So beispielsweise Millet. Ach, der, ja, sehr wahr. Ich erinnere mich seines bedeutendsten Bildes, das leider nach Amerika hin verkauft wurde, wenn ich nicht irre, zu einem enormen Preise. Cujatius nickte. Mutmaßlich das viel gefeierte Angelus-Bild, was Ihnen vorschwebt, Herr Rittmeister. eine von Händlern heraufgepuffte Marktware, für die sie glücklicherweise den englischen Millais, will also sagen den AIS Millais, nicht verantwortlich machen dürfen. Der Millais, der für eine, wie Sie schon bemerkten, lächerlich hohe Summe nach Amerika hin verkauft wurde, war ein E.T. Millais, Vollblut-Pariser oder wenigstens Franzose. Woldemar geriet über diese Verwechslung in eine kleine Verlegenheit. Die Damen mit ihm, alles sehr zur Erbauung des Professors, dessen rasch wachsendes Überlegenheitsgefühl unter dem Eindruck dieses Fauxpas immer neue Blüten übermütiger Laune trieb. »Im Übrigen, sei mir es verziehen«, fuhr er immer leuchtender werdend fort, »wenn ich mein Urteil über beide kurz dahin zusammenfasse. Sie sind einander wert. Und die zwei großen westlichen Kulturvölker mögen sich darüber streiten, wer von ihnen am meisten genasführt wurde. Der französische Millet ist eine Null, ein Zwerg, neben dem der englische vergleichsweise zum Riesen anwächst, wohlverstanden, vergleichsweise. Trotzdem, wie mir gestattet sein mag zu wiederholen, war er zu Beginn seiner Laufbahn ein Gegenstand unserer hiesigen Aufmerksamkeit und mit Recht. Denn das Präraphaelitentum, als dessen Begründer und Vertreter ich ihn ansehe, trug damals einen Zukunftskeim in sich. Eine große Revolution schien sich anbahnen zu wollen. Jene große Revolution, die Rückkehr heißt, oder wenn Sie wollen, Reaktion. Man hat vor solchen Wörtern nicht zu erschrecken. Wörter sind Kinderklappern. Und dieser englische Millet, den mit dem französischen verwechselt zu haben, mich aufrichtig bedauere, dieser AIS Millet, dieser große Reformer, ist, wenn ich Sie recht verstehe, sich selber untreu geworden? Man wird dies sagen dürfen. Er und seine Schule verfielen in Exzentrizitäten. Die Zucht ging verloren und das straft sich auf jedem Gebiet. Was da neuerdings in der Welt zusammengekleckst wird, zumal in der schottischen und amerikanischen Schule, die sich jetzt auch bei uns breit zu machen sucht, das ist der Überschwang einer an sich beachtenswerten Richtung. Der Zug, der unter Mitteldampf gut und erfreulich fuhr, unter Doppeldampf, und das reicht noch nicht einmal aus, ist er entgleist. Er liegt jetzt neben den Schienen und pustet und keucht. Und ein Jammer nur, dass seine Heizer nicht mit auf dem Platze geblieben sind. Das ist der Fluch der bösen Tat. Ich verzichte darauf, in Gegenwart der Damen das Zitat zu Ende zu führen. Eine kleine Pause trat ein, bis Woldemar, der einsah, dass irgendwas gesagt werden müsse, sich zu der Bemerkung aufraffte. Von Neuerem habe ich eigentlich nur Seestücke kennengelernt, dazu die Fantastika des Malers William Turner. Leider nur flüchtig. Er hat die drei Männer im feurigen Ofen gemalt. Stupend, etwas Großartiges schien mir aus seinen Schöpfungen zu sprechen. Wenigstens in allem, was das Kolorit angeht. Eine gewisse Großartigkeit, nahm Cujacius mit lächelnd überlegener Miene wieder das Wort, ist ihm nicht abzusprechen. Aber aller Wahnsinn wächst sich leicht ins Großartige hinein und düpiert dann regelmäßig die Menge. Mundus vult decipi. Allem vorauf in England. Es gibt nur ein Heil. Umkehr. Rückkehr zur keuschen Linie. Die Koloristen sind das Unglück in der Kunst. Einige wenige waren hervorragend, aber nicht Paske, sondern Quacke. Noch heute wird es mir obliegen, in unserem Verein über eben dieses Thema zu sprechen. Gewiss unter Widerspruch, vielleicht auch unter Lärm und Gepolter. Denn mit den richtigen Linien in der Kunst sind auch die richtigen Formen in der Gesellschaft verloren gegangen. Aber viel Feind, viel Ehre und jede Stelle verlangt heutzutage ihren Mann von Worms, ihren Luther. Hier stehe ich. Am elendesten aber sind die paktieren wollenden Halben. Zwischen schön und hässlich ist nicht zu paktieren. Und schön und hässlich, unterbrach hier Melusine, froh überhaupt unterbrechen zu können, war auch die große Frage, die wir, als wir sie begrüßen durften, eben unter Diskussion stellten. Herr von Stechlin sollte beichten über die Schönheit der Engländerinnen. Und nun frage ich Sie, Herr Professor, finden auch Sie sie so schön, wie einem hierlandes immer versichert wird? »Ich spreche nicht gern über Engländerinnen«, fuhr Cujacius fort. »Etwas von Idiosynkrasie beherrscht mich da. Diese Töchter Albions, sie singen so viel und musizieren so viel und malen so viel und haben eigentlich kein Talent.« Vielleicht. Aber davon dürfen Sie jetzt nicht sprechen. Bloß das eine. Schön oder nicht schön? Schön. Nun denn, nein. Alles wirkt wie tot. Und was wie tot wirkt, wenn es nicht der Tod selbst ist, ist nicht schön. Im Übrigen, ich sehe, dass ich nur noch 10 Minuten habe. Wie gerne wäre ich an einer Stelle geblieben, wo man so vielen Verständnis und Entgegenkommen begegnet. Herr von Stichlin, ich erlaube mir, Ihnen morgen eine Radierung nach einem Bilde des richtigen englischen Millet zu schicken. Dragoner-Kaserne, Hallesches Tor, ich weiß. Übermorgen lasse ich die Mappe wieder abholen. Name des Bildes, Sir Isambras. Merkwürdige Schöpfung. Schade, dass er, der Vater des Präraphaelitentums, dabei nicht aushielt. Aber nicht zu verwundern. Nichts hält jetzt aus. Und mit nächstem werden wir die Berühmtheiten nach Tagen zählen. Tizian entzückte noch mit 100 Jahren. Wer jetzt 5 Jahre gemalt hat, ist altes Eisen. Nächste Gräfin? Kommt es Armgard? Darf ich bitten, mich meinem Gönner, Ihrem Herrn Vater, dem Grafen, angelegentlichst empfehlen zu wollen?